50 bei ungefähr 185 90 Grad. Schnittstoffe verdampfen bei ungefähr 100. Und hochwertiges Pulver, naja, das verdampft bei ungefähr 140. 130. Gut. 140. 150. Ich am Arsch. Ich wünsche mir ganz doll, dass morgen, wenn ich am Nachmittag von der Schule komme, ein Zirkus in meinem Garten ist. Kein schlechter Zirkus, sondern ein richtiger Zirkus. Mit Clowns und Akrobaten. Mit allem drum und dran. Wenn du meinen Wunsch erfüllst, werde ich es allen erzählen. Es wird in Fernsehen kommen, es wird in der Zeitung stehen und du kriegst mal Geld für deine Kirche. Bitte Gott, bitte. Mach, dass er in Erfüllung geht. Zeit. Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt. Während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder. Bis hierher lief noch ganz gut. Bis hierher lief noch ganz gut. Bis hierher lief noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall. Marcellus Wallace eigentlich aus? Was? Aus welchem Land kommst du? Was? Ich kenne aber kein Land, das was heißt. Versteht man da nicht unsere Sprache? Was? Unsere Sprache, du Wichser! Sprichst du sie nicht? Doch. Dann verstehst du auch, was ich sage. Ja, ja. Beschreibe, wie Marcellus Wallace aussieht. Was? Wie eine Schlampe. Was? Marcellus aus wie eine Schlampe. Versuchst du ihn dazu finden wie eine Schlampe. Thank you. lifestyle is the best, and so I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. Yeah.

machst du es nur Samstagabend. Und du fühlst dich cool, wie ein Gangster oder ein Rockstar. Weißt du, du schläfst damit nur die Langeweile tot. Das ist Peanuts. Eine unbedeutende Angewohnheit. Und du bist so gut drauf, dass du schon dienstags loslegst. Dann mittwochs. Und schon hast du dich erwischt. Jeder Klugscheißer im Block sagt dir, dass dir das nicht passieren kann. Aber das ist ein Irrtum. ziehen. Heute hatte ich Lara. Doreen. Thank you. die Schnauze hauen. Dann hab ich gesagt, hau auf jeden. Und da wollte ich den provozieren. Hab den rumgeschubst, den einer mit der Faust gegeben, dass er hinten gegen die Wand geknallt ist. Hab den getreten und dann haben mir die anderen geholfen und haben den mit zusammengetreten. Und dann haben wir noch Rucksack. Das war mir da so egal zu der Zeit. Ich war so dermaßen auf Christel. Gentlemen.